So, ich hoffe, das... Ja, sehr schön. Mensch, dieser Einstieg, das ist uns so noch... So ist uns das noch nie gelungen, glaube ich. Chris, bist du da? Hier, hi. Erde an Chris, ja. Hallo, liebe Zuschauerinnen. Herzlich willkommen zu Schnickschnack. Hören. Die meisten hören zu hier. Hörerinnen. Richtig. Jetzt hast du es schön gesagt. Gell? Ja. Ja. Mit Sternchen hast du es gesagt. Ich bemühe mich. Ja. Chris, wen haben wir, was haben wir heute zusammengebunden für unsere ZuhörerInnenschaft? Ich hätte ja fast selber Zuschauer. Ja, ja, ja, du bringst mich aus dem Konzept, Chris. Ja, immer. Ja, die Bude sitzt voll. Wir haben heute die Leute vom Podcast Ach bei uns, und zwar den Philipp, den Manuel und den Jürgen. Ist das richtig? Dominik, nicht Manuel. Achso, ja, stimmt. Manuel heißt Dominik. Die drei haben wir da von dem bekannten Podcast Ach. Ja, aus Nürnberg sind die nämlich. Und da haben wir dann den Bezug Hören, Radio, nicht wahr? Wir haben jetzt gerade schon natürlich gewollt, haben wir zwischen Zuschauer und Zuhörern so ein bisschen die Grenzen verwischt. Ja, ja, und jetzt und jetzt verwischen wir quasi die Grenzen zwischen Nürnberg, der Welt, der Podcast auf der ganzen Welt. Es ist Wahnsinn, wie übergreifend wir heute arbeiten. Und wir müssen uns ein bisschen ranhalten, denn... es ist ein vollgepacktes Sendungchen. Gibt es ein Diminutiv von Sendung? Sendungler. Ich glaube, wir übersteuern gerade ein bisschen. Ich drehe mal runter. Und trotzdem, wie immer, fangen wir mit Musik an. Was hast du denn Feines rausgesucht heute? Ich habe heute nichts rausgesucht. Und ich habe auch was rausgesucht, aber wir haben ganz viel Musik von unseren Gästen, die ich aber jetzt, wie mir gerade einfällt, gar nicht spielen möchte. Also, es ist heute ein Inter. Die möchte ich sehr gerne spielen, aber natürlich, da unsere Gäste so toll vorbereitet sind, ist das alles mit. Ja, hat einen Unterbau, einen dramaturgischen. Und den möchte ich gerade nicht kaputt machen. Ach nee, Chris, fang einfach an zu fragen. Heute machen wir es mal ganz anders. Ach komm. Ja, komm, frag mal deine Frage. Du hast gemeint, du hast eine Frage mitgebracht. Ja, Philipp, Dominik und Jürgen. Seid ihr, wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich? Hopp, leg los. Alles begab sich zu einer Zeit, als wir alle drei nach Hamburg gefahren sind zu einem Kongress. Und ja, ich habe mich damals, also schönen guten Abend, liebe Zuhörenden, ich bin der Philipp von Achs und alle lachen sich kaputt. Aber es war tatsächlich so, dass wir drei dahin gefahren sind. Ich wollte irgendwo mit podcasten. Die zwei haben jemanden gesucht, der mit podcasten möchte. Kurz gesagt, wir haben uns kennen und podcasten gelernt. Okay, aber ihr habt euch vorher noch nicht gekannt oder habt ihr euch gekannt? Die anderen zwei Nasen, die kannten sich schon länger. Aha. Ich glaube, das könnt ihr ein bisschen selber erzählen. Aber ich kam tatsächlich als ja das dritte Rad an unserem Dreirad erst später dazu. Aber der Gag ist, dass wir Jahre später rausgefunden haben, dass wir uns vorher schon mal begegnet sind in unserem Leben. Und wo? Bei einer Podcast-Veranstaltung. Ach, in, auch bei wo sonst? Ja. Und da wurde mein T-Shirt komplimentiert von, ich glaube, von dir, Dominik, oder? Ja. Yeah. Genau. Und Jürgen dann, macht keine Komplimente. Ja, stimmt. Sein. Und dann hat mich noch jemand gefragt, so, sag mal, wollt ihr was von dir? Oder? So, weiß nicht, aber war doch nett irgendwie. So. Ja, und dann Jahre später stellt man irgendwie fest, beim Podcasten so, ach, du warst es. Oh, ach so. Und ihr seid alle aus der Region? Das hört man, glaube ich, so. Ja. Ich muss auch hier total aufpassen, dass ich nicht in meinen fränkischen Dialekt verfall. Warum denn? Normalerweise beim Podcast du bist da ein wenig zurückhaltend, gell? Aber ja, aber ich finde es eigentlich gerade chill, dass man den fränkischen Dialekt raushört. Ich meine, ihr bemüht euch redlich, was er nicht zusammenbringt. Aber, der Kollege Weißmann hat seine beste Radiostimme da jetzt gerade am Start, aber ich glaube, das mache ich dann anders. Also das heißt, ihr hattet schon vorher die Leidenschaft zum Podcasten, das ist jetzt nicht euer erster Podcast. Was habt ihr denn sonst noch so gemacht an Podcasts? Ja, also Dominik und ich kennen uns schon aus der Redaktion von vor, ich weiß gar nicht, wann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten, vor 13 Jahren, 14 Jahren. Gefühlt im letzten Jahrtausend. Also hier so ein, wir dürfen ja keine Firmennamen nennen, wurde uns vorher eingebläut. Ja. Also es ist ein lokaler Verlag, der sich mit Computerspielen beschäftigt hat. Und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Und da haben wir auch relativ früh schon angefangen zu podcasten, 2008, 2009 rum. Da wusste überhaupt niemand, was Podcast ist. Und da haben wir schon mal zusammen gepodcastet. Und dann sind wir irgendwann so ein bisschen auseinandergegangen beruflich und haben aber festgestellt, ja, Podcast ist eigentlich geil, das müssten wir eigentlich mal wieder machen. Und haben das dann jahrelang vor uns hergeschoben. Und dann ist uns irgendwann der Philipp über den Weg gelaufen. Und das war dann noch so das Stückchen, der Tropfen, der das Fass zum Übergehen. Moment, das war die falsche Metapher. Ja, aber das heißt, okay, ihr seid quasi alte Veteranen. Ihr seid quasi die erste Postcaster-Generation. Also immer, wenn ich aufschneiden will, sage ich euch, dass ich schon vor über 10 Jahren gepodcastet habe. Ja. Also warst du der Erfinder des Podcasts praktisch. Ja, kann man so sagen, ja. Ja. Ihr seid aber auch immer noch aktiv. Ihr redet auch ab und zu davon, dass ihr auf welchen Treffen seid. Wie hat sich denn die Szene für euch in Deutschland verändert in den letzten Jahren? Wie nehmt ihr das so wahr? Also da ist auf jeden Fall viel Bewegung drin, gerade aktuell. So die letzten 3-4 Jahre ist da wahnsinnig viel passiert. Da sind viele professionelle Produktionen dazugekommen, da sind viele sehr ambitionierte Hobbyisten dazugekommen, da sind ganz, ganz coole Community-Projekte dazugekommen, auch was die Technik angeht, was Software angeht, die man zum Podcasten irgendwie braucht, was auch so eine Community angeht, so die Hilfestellung leistet, ja, die sich irgendwie zusammenfindet, nur um sich gegenseitig irgendwie zu erklären, wie man besser podcasten kann, so ganz ohne irgendwelchen monetären Kram im Hintergrund, sondern wirklich einfach aus Spaß zum Medium. Und da passiert echt wahnsinnig viel im Moment. Ja, die Vernetzung ist auch etwas, was ich finde, was trotz der wachsenden Größe immer noch sehr, sehr stark bleibt, was ich ganz, ganz schön finde. Und auch, und das ist natürlich allein schon als Konsument davon schön, ist die Qualität, selbst von Leuten, die einsteigen, ist wahnsinnig gewachsen über die letzten Jahre. Das hat auf der anderen Seite, ist es sehr schön, weil der Einstieg wird immer leichter, auch technisch hochwertig zu produzieren, ohne groß Geld auszugeben. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch schön als zuhörende Person zu sagen, hey, ich höre hier ein Gespräch, das interessant ist und auch noch ordentlich produziert ist dabei. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das vielleicht manchmal Leute möglicherweise davon abschreckt anzufangen. Aber da möchte ich ganz, ganz stark den Appell raushauen hier an alle Zuhörende, die sich vielleicht überlegen, in die Richtung mal was auszuprobieren. Probiert es aus, holt euch da Hilfe. Dann kommt mal bei unserem Podcast-Meetup vorbei. Genau. Genau, das wäre jetzt eine Frage, weil wir gerade so anschneiden. Podcast ist ja schon von der Grundidee her eine Sache, dass jeder das mal ausprobieren kann und jeder mitmachen kann. Wenn jetzt eine zuhörende Person irgendwie Lust hat, was würdet ihr als Tipp, als schnellen Tipp sagen, um einzusteigen? Was würdet ihr als ersten Anlaufpunkt vorschlagen, wenn jemand Lust hat, einen Podcast zu starten? Ja, sich auf jeden Fall jemanden suchen, der das schon macht. Also das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Da kann man am meisten und am schnellsten lernen und da kann man sicherlich auch mal ganz unkompliziert reinschnuppern und irgendwo mal mit in ein Mikro sprechen, ohne gleich einen eigenen Podcast anzufangen. Ja, es ist auch tatsächlich schön, dass so ein bisschen in unserem Umfeld, dadurch, dass wir da auch immer ein Stück weit ja vokal drüber reden, auch noch weitere Podcasts entstanden sind, nicht von uns, sondern einfach von anderen Leuten, denen wir ja teilweise einfach mal ein bisschen beraten haben, manchen technisch am Start geholfen haben, auf unterschiedlichste Weise. Aber ich finde es wahnsinnig schön, da jetzt auch zu sehen, dass man da irgendwo so ja ein bisschen eine Blume gegossen hat, die schon total weit war und jetzt erstrahlt sie so. Ach, heute das haben wir ist ein Poet. Die Metall Poet, Wahnsinn. Gib mir mal das Taschentuch. Reine Poesie hier. Er hat welche. Philipp möchte was sagen, der hat schon so das Mikrofon. Genau. Was? Ich glaube, wir stellen uns alle nochmal vor. Also die Stimme hier ist der Dominik. Achso, sorry. Also Dominik, der Philipp hat gerade gesprochen und ich bin der Jürgen. Und der Jürgen. Ganz ein langen R. Sehr schön, Leute. Jetzt reden wir noch ganz kurz über euren Podcast, der heißt nämlich Ach, um das nochmal zu sagen. Ihr nennt das Ganze Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Oh, da hat einer geübt. Sehr ja, schön. Es klingt noch in meinen Ohren, sage ich mal so. Vorbereitung ist halt. Erklärt doch mal selber den Zuhörenden, was macht ihr da? Was erwartet einen, wenn man da einschaltet? Ein Haufen Geschmarri. Das kann man jetzt so nicht sagen. Ja. Nein, also tendenziell ist es so, dass der Clou des Formats ist, dass der Jürgen quasi immer ein Thema aus der Historie rauspickt, was quasi halt einfach größtenteils unbekannt ist, aber spektakulär und lustig. Wie seid ihr da drauf gekommen, Ereignisse aus der Historie zu nehmen? Genau, also das ist tatsächlich was, wenn wir vorhin gesagt haben, dass der Jürgen und ich kennen uns schon ewig. Wir wussten, wir wollten einen Podcast machen, aber am Ende des Tages war es halt so, dass wir uns nie so richtig ein Thema gefunden haben, wo wir jetzt irgendwie zu zweit machen wollten und wo wir jetzt gesagt haben, das ist nicht schon komplett belegt. Also so aktuelle Themen praktisch. Genau, und der Jürgen ist ja Redakteur so und ist halt textlich unglaublich fit und ist eine alte Recherchesau. Und tatsächlich bist du einfach mal mit der Idee rumgekommen, so als wir den Philipp dann kennengelernt haben in Hamburg auf dem Kongress, dass wir mal eine Einstiegsfolge machen und die allererste Folge haben wir nicht die 1 gemacht, sondern die 00. Da ging es über Toiletten auf deutschen Kriegs-U-Booten. So, und das ist jetzt so ein typisches Thema, wo du denkst, so was für ein Scheiß. Aber das ist, also in aller Bescheidenheit, aber das ist zum Brüllen. Ja? Also erstens, weil wie oft Wie oft hast du dir schon Gedanken gemacht, wie scheiße es war, ja, pun intended, in einem U-Boot zu kacken? Ja. Also da sind Leute ums Leben gekommen, weil die halt irgendwann aus Panik aufgestiegen sind, weil die Toiletten verstopft waren und dann auf einmal bombardiert wurden. Ja. Und der Clou ist halt, wie gesagt, dass der Jürgen bereitet vor und der Philipp und der Dominik, also wir beide, wir haben keine Ahnung. Also wenn ihr jetzt nach 20 Minuten jetzt oder 10 Minuten noch nicht rausgefunden habt, wir sind komplett clueless. Und ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie viel Ahnung von Geschichte hätten. Ja, so, wir haben ein ganz gefährliches Halbwissen. Ich das weiß ist nicht. Aber ein wichtiger Teil des Konzepts. Ja, das ist interessant, weil viele Podcasts bestehen ja entweder aus dem einen oder aus dem anderen. Also man hat ja ganz oft, hier jemand hält einen großen Vortrag. Das gibt's ja als Podcast ganz oft. Irgendwelche Spezial-Nerds, die über irgendwelche Spezialthemen abnörden. Und dann hast du aber auch gleichzeitig so Laber-Podcasts. Und ihr verbindet das eben. Das ist so wie an der Uni. Du bist der Professor und es sind deine Studenten praktisch. Ja, aber die und in der letzten Reihe, die nicht die Klappe halten können. Und wenn sie was wissen wollen, dann erklärst du das denn auch. Ja, das Problem ist halt, dass ich auch kein Experte für irgendwas bin. Deswegen muss ich mich ja auch immer so wahnsinnig vorbereiten. So, und was ich aber wahnsinnig gerne mache, ist mich in so Geschichten reinfinden und wirklich auch nicht nur einfach so, ah ja, da ist was Lustiges passiert, sondern zu gucken, ey, wer ist denn da beteiligt und warum ist der überhaupt so drauf, dass das passieren konnte, was jetzt da gerade passiert ist. Und das macht mir wahnsinnig Spaß und ich glaube, das liegt mir auch so ein bisschen. Und da muss man dann auch kein Geschichtsexperte sein. Es kommt schon auch immer mal vor, dass wir an den größeren Fragen im geschichtlichen Kontext dann scheitern. Aber gut, da haben wir gelernt, dazu zu stehen inzwischen. Es hat uns mal jemand geschrieben, dass unser Podcast ein bisschen ist, wie drei Freunden zuzuhören, die in der Kneipe zusammensitzen und der eine erzählt den anderen was aus der Uni, was er gerade gelernt hat und die anderen so ein bisschen in bierseliger Laune sitzen dann da und sagen, ach komm, das kann doch gar nicht sein. Wie kommt denn das? Das ist was. Ach, so ein Quatsch. Also so ein bisschen die Stimmung wird da aus dem Stück angefangen. Aber das Ganze halt nur gern mal 2 Stunden lang dann am Schluss. Zwei? Das ist eine kurze Folge. Also Folge. Unterdessen ist eine 2-Stunden-Folge wirklich schon, wir haben allein irgendwie schon unser Gelaber am Anfang, wo wir irgendwie auf alle eingehen, die uns geschrieben haben. Ist ja ein bisschen warm gelaufen. Es ist allein schon eine halbe Stunde. So ja. Aber keine Angst, zum Einstieg, es gibt auch kürzere Folgen. Und ganz wichtig, wir haben Kapitelmarken. So. Ja. Der einzige Vorteil, den Podcast gegenüber Radio haben, wir haben Kapitelmarken. Ja, und wir können 2 Stunden reden. Ja, das ist auch natürlich interessant jetzt für uns als Radiomachende und auch als Radiohörende an den Geräten, dass das halt eine ganz andere Art des Hörens ist. Ich meine, unsere Sendung zum Beispiel, wir tun die auch immer in so einen Podcast-Feed reinwerfen, falls jemand die nachhören möchte. Aber ich glaube, das Medium Podcast ist nochmal funktioniert ganz anders als das Medium Radio. Wie wir jetzt gerade zum Beispiel gesagt haben, ihr habt offenes Ende, ihr könnt einfach, ihr macht die Folgen so lang, wie ihr sie haben wollt. Und man kann sie halt auch mehrfach hören oder auch mal zurückspulen. Das kann man im Radio, glaube ich, auch noch nicht. Du hast Anekdötchen dabei, Jürgen. Ja, aber die kriegen wir jetzt niemals alle mehr runter. Aber deswegen, glaube ich, starten wir da jetzt mal rein. Sollen wir mit der Musik, die du mitgebracht hast, starten für die Dramaturgie? Fang doch mal mit Sabaton vielleicht an. Sabaton. Wie man das hier sind sagt. Sind das nicht Deutsche? Habe ich das falsch auf dem Schirm? Nein, ich glaube, die sind irgendwie, aber Europäer sind es, glaube ich, schon. Okay. Im weitesten Sinne Europäer. Im weitesten Sinne. Weltbürger. Das war ein No Bullets. Engländer. No Bullets Fly war das, oder? Hieß genau. Der Titel. Dann versuche ich den mal zu starten. Ich hoffe, das funktioniert jetzt genauso gut, wie es vorhin funktioniert hat. Ich bin nämlich auch nicht der Technik-Mensch. Ich war auch noch nie hier. Ja, da sind wir zurück aus dem Metal-Land. Sabaton waren das. Für euch auf die Ohren. Und der Jürgen, der unser Gast, aber auch inzwischen jetzt fast schon die Leitung der Sendung übernehmen wird, hat uns ein Reinschmeckerle aus dem Podcast Ach mitgebracht, um zu verstehen, was da so besprochen wird. Erzähl doch mal, Jürgen. Genau, und um auch so ein bisschen zu erklären, warum jetzt gerade dieses Lied, weil es ist jetzt auch nicht so, dass wir die totalen Metalheads wären. Aber ihr müsst euch vorstellen, wir sind so am Ende des Zweiten Weltkriegs, im Oktober 1943 und gerade die Alliierten bombardieren Deutschland Land auf, Land ab. Also ich meine, wir in Nürnberg hier, glaube ich, können uns das noch ganz gut vorstellen. Da liegt so richtig, richtig viel in Schutt und Asche. Und also es fliegen auch den ganzen Tag über Bombergeschwader übers Land. Und so ein Bombergeschwader, das sind meistens so irgendwie ganz viele Bomber auf einem Haufen. Außenrum fliegen noch ein paar Jäger. Und in einem von diesen Bombern sitzt ein junger Pilot, Anfang 20, mit Namen Charlie Brown. Das ist ein junger Amerikaner. Und der muss ganz außen fliegen, weil er gerade erst seinen zweiten Einsatz fliegt. Und deswegen muss er an der Stelle fliegen, da wo die Kugeln zuerst einschlagen. So die Greenhorns müssen immer ganz vorne und ganz außen sein. Und tatsächlich kommt es auch so. Also relativ schnell wird er von feindlichen Kugeln getroffen. Und auch eine Flakgranate reißt so erstmal ein richtig großes Loch in den Flugzeugrumpf. Und ab da geht es eigentlich auch schon so ein bisschen abwärts für die ganze Truppe. Also in so einem B-17 ist das, glaube ich, ne? B-17F, Flying Fortress. Da sitzen einige Leute drin, also Pilot, Co-Pilot. Ich glaube, insgesamt haben sie 9 Geschütze. Also sie können sich auch so ein bisschen zur Wehr setzen. Und es ist jetzt so, dass sie so ein bisschen vom Geschwader getrennt werden, ne? Weil sie langsam sind. Das ist wie die Antilope, ja, die lahmt. Die wird so ein bisschen vom Geschwader getrennt und wird natürlich dann ganz schnell von den feindlichen Bombern angegriffen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen. Das ist von den feindlichen Jägern. Von den feindlichen Jägern. Das wird so richtig durchlöchert, das Flugzeug. Also da kommen die Deutschen, sie legen das Höhenruder lahm, das Leitwerk, das sind irgendwie, die Temperatur in der Kabine fällt ab auf irgendwie minus 50 Grad. Und also ist so richtig alles kaputt, ja, bis wirklich der Kübel fast nicht mehr in der Luft bleiben kann. Und dann passiert es auch, dass er sich in eine Kurve legt und dann einfach nicht mehr zu steuern ist und gen Boden rauscht. Die Deutschen schreiben das Flugzeug schon ab, was so ein bisschen die Rettung ist für die Leute an Bord. Denn sie können, obwohl der Pilot kurz bewusstlos wird, ob der G-Kräfte, er kommt kurz vor Boden wieder zu sich und er kann irgendwie noch in die Eisen steigen, kann das Flugzeug noch irgendwie rumreißen, kann gerade noch so über die Dächer am Boden hinwegfliegen und irgendwie seine Mannschaft retten. Und das, obwohl er eine Kugel in der Schulter stecken hat, das habe ich gar noch nicht erwähnt. Ne? Kleinigkeit, ist an der Stelle gar nicht so wichtig. Und also ihnen kommt jetzt tatsächlich zugute, dass die Deutschen gedacht haben, sie hätten sie schon abgeschossen. Sie können tatsächlich Richtung Küste fliegen, relativ unbemerkt. Allerdings nur relativ unbemerkt. Jetzt kommen sie an Jever vorbei und da ist auch so ein kleiner Flugplatz und da tankt gerade ein deutsches Fliegerass seinen Jagdflieger auf, Franz Stiegler. Und der sieht den Bomber vorbeifliegen und springt sofort in sein Flugzeug, wartet auch nicht auf Startfreigabe, nimmt sofort die Verfolgung auf. Und er schließt relativ schnell auf. Ich meine, so ein deutscher Jäger ist relativ schnell und so ein B-17-Bomber ist relativ langsam. Von so einem zerschossener B-17-Bomber? Der nur noch auf 2 Motoren fliegt, genau. Und er nimmt den Bomber ins Visier und dann fängt er an, sich zu wundern. Also sie schwenken zwar noch mit einem Geschütz in seine Richtung, aber so ein bisschen halbherzig und es kommt auch keine Kugel geflogen. Also die MGs am Bomber sind total vereist, die können sich überhaupt nicht zur Wehr setzen, selbst wenn sie wollten. Und Franz zögert. Also er müsste jetzt eigentlich sofort den Bomber abschießen. Er braucht auch, glaube ich, noch die Punkte. Es gibt da so eine Punktewertung für deutsche Piloten. Also er ist jetzt kurz davor, irgendwie da den höchsten Status irgendwie zu erreichen. Und wenn er da alle Punkte hat, dann kriegt er sogar Topfset. Genau, dann kann er bei Payback irgendwie, also oh, nein, ich darf okay. Ja nichts sagen in der Richtung. Entschuldigung. Du hast schon richtig, weil du hast die Firma ja sehr gekonnt verfälscht. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Also er schießt auf jeden Fall nicht. Punkte. Er schießt auf jeden Fall nicht auf dieses Flugzeug. Und es geht dann noch weiter. Also er fliegt näher ran, um ein bisschen zu schauen, was da eigentlich los ist. Sieht natürlich dann den Schaden, den diese Maschine hat. Fragt sich, wie das Ding überhaupt noch in der Luft bleiben kann. Und an Bord von dem Bomber geht so die Panik los. Die sehen jetzt den deutschen Jäger, sie wissen, dass sie eigentlich dem Tod geweiht sind und sich nicht wehren können. Jetzt fällt er sich aber nicht wie ein deutscher Jäger, sondern er fliegt so ein bisschen um das Flugzeug herum, fliegt näher ran und dann fängt er auch an zu winken, bedeutet ihnen zu landen. Also er hat schon erkannt, dass die sich überhaupt nicht zur Wehr setzen können und möchte sie eigentlich lieber zum Landen zwingen, als sie irgendwie abzuschießen. Und sie fliegen aber weiter. Und sie sind jetzt kurz vor der deutschen Küste und an der Küste muss man wissen, da ist so eine Flakbatterie, die den Atlantik irgendwie, also die deutsche Küstenlinie quasi vor den Flugzeugen bewahren soll. Und er weiß genau, wenn die jetzt da drüber fliegen, dann haben sie keine Chance, werden sie abgeschossen. Also bleibt Franz Stiegler, wird jetzt an der Stelle zum Helden der Geschichte. Er fliegt zusammen mit dem Bomber so nebeneinander über diese Flaglinie, damit die Leute am Boden denken, dass das, weiß Gott was, vielleicht eine geheime Mission ist mit einem gekaperten amerikanischen Flugzeug oder sonst was. Also ein deutscher Jagdflieger neben einem amerikanischen Bomber kann alles Mögliche sein, aber es ist zumindest mal ein Grund, nicht drauf zu schießen. Und so kommt es, dass sie wirklich heil über diese Flakgeschütze hinwegkommen. Franz Stiegler salutiert dann nochmal den amerikanischen Piloten, etwas, was wahrscheinlich vorher im Krieg und auch später überhaupt nie mehr vorgekommen ist. Und dann dreht er ab und überlässt sie auch so ein bisschen ihrem Schicksal. Sie schaffen es noch irgendwie nach England, was auch schon an ein Wunder grenzt, da irgendwie zu landen, was auch jetzt nicht so ganz einfach ist. Sie kommen runter und die Geschichte verläuft dann so ein bisschen im Sand, weil Franz Stiegler darf nicht drüber reden, weil sonst droht ihm die Exekution von der Heeresleitung. Ja. Und Charlie Brown kriegt auch den Befehl von seinen Vorgesetzten, nicht drüber zu reden, weil man will den Feind nicht als Mensch dastehen lassen. Also menschliche Aktionen vom Feind, das geht gar nicht. Also er wird zum Schweigen verdonnert. Und so kommt es, dass die jahrzehntelang keiner diese Geschichte kennt oder auspackt oder irgendwas. Mhm. Franz Stiegler irgendwann siedelt nach Kanada über nach dem Krieg, wird Holzfäller und tourt so ein bisschen amerikanische Flugshows durch ab und zu. Und irgendwann fällt ihm diese Geschichte wieder ein und er fängt an, auf diesen Flugshows diese Geschichte zu erzählen und Leute zu fragen, ob sie irgendwen kennen, also ob die irgendwas damit in Verbindung bringen, ob er irgendwie diese Crew wiederfinden kann. Und tatsächlich schafft das irgendwann über mehrere Kontakte dann diese Crew ausfindig zu machen, beziehungsweise diesen Piloten Charlie Brown. Und 1990, also wirklich fast 50 Jahre nach dem Krieg, treffen die beiden dann in Seattle aufeinander, also Charlie Brown und Franz Stiegler. Und das ist natürlich ein herzliches Wiedersehen. Die fallen sich in die Arme, es fließen Tränen. Das ist irgendwie, wurde an dem Tag ein zweites Leben geschenkt und das weiß er auch. Und von da an werden die ganz dicke Kumpels touren dann zusammen über diese Flugshows und es ist ein totales Happy End an der Stelle. Sehr schön, eine richtige Dramaturgie mit Payoff am Ende. Wie hast du die Geschichte gefunden? Ich glaube, bei der Geschichte bin ich irgendwo auf Reddit drüber gestolpert. Also Internetseite, wo sich halt Leute irgendwie interessante Themen um die Ohren hauen, die sie irgendwo gefunden haben. Und das fängt immer dann mit so einem Umstand an. Ach übrigens, da gab es diesen Piloten im Zweiten Weltkrieg, der den Amerikaner nicht abgeschossen hat. Und dann fängt man an, so weiterzulesen. Dann so über Wikipedia, dann habe ich gesehen, oh, da gibt es eine Biografie, habe mir dann die Biografie gekauft und mich dann da so richtig eingelesen. Genau. So, und okay. Warum sollten jetzt die Leute 3 Stunden lang zuhören bei so einem Podcast, wenn du das jetzt gerade in 3 Minuten erzählt hast? Krass, ne? Komprimiert. Ja, aber es kann ja auch vielleicht eine gute Einladung sein, wer diese Story noch mit den Details, bestimmt gab es da noch viel mehr. Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ja. Was ich gerne mache, ist die Geschichte komplett zu erzählen, also zu erzählen, wie der Mensch zu dem geworden ist, zu dem Mensch, der dann eben nicht den Abzug durchdrückt, also wirklich bei der Kindheit angefangen und dann auch, gibt schon noch einige spannende Themen, die da zwischendurch passiert sind. Und normalerweise werde ich auch immer unterbrochen. Ich weiß nicht, da haben jetzt meine 2 Kollegen ein bisschen geschwächelt. Die wahrscheinlich haben die so viel Respekt vor dem Radio hier. Du hast hier einen riesen Berg an Zetteln, den du noch durchbringen willst. Von daher, da will ich mal wieder heim und die müssen ja auch noch eine Sendung beenden. Sie kannten die Story jetzt natürlich auch schon, muss ich Ihnen zugute halten. Normalerweise gibt es dann immer heftige Nachfragen. Auf dich natürlich an der Stelle schon vorbereitet. Ich finde das total spannend. Ich empfehle jetzt mal den Zuhörenden, die Folge zu dieser Story herauszusuchen. Das empfehle ich übrigens auch. Und sich das mal anzuhören und zu sehen, wie sich das durch Veränderung des Mediums, wie sich die Dynamik hier so ein bisschen verändert. Das finde ich ganz schön. Jetzt mal eine ganz blöde Frage: Warum haben wir jetzt den Song gehört? Ja, der gute Punkt, den habe ich schon fast wieder vergessen. Sabaton hat dann irgendwann tatsächlich diese Geschichte auch irgendwann ausgegraben. Und vielleicht haben sind ja das auch Redditors. Wahrscheinlich sind es auch Redditors, ja. Und die haben ja auch so mehrere so Konzeptalben über große Kriege, über ich weiß gar nicht, sonst irgendwas. Und die haben tatsächlich dieser Begegnung einen Song gewidmet. Also wenn man sich den mal aufmerksam durchhört und auch ein bisschen auf den Text achtet, dann hört man da den B-17-Bomber, der irgendwie nicht beschossen wird und irgendwie nach Hause fliegt. Jetzt haben wir von den beiden Beispielen, die wir erzählt haben, einmal U-Boote, einmal hier Bomber, kommt man natürlich, naja, es ist halt viel irgendwie Weltkrieg und dergleichen, aber das ist tatsächlich nicht so. Also das war auch, wenn wir angefangen haben, haben wir noch wirklich uns überlegt und mal so auf deutsche Geschichte konzentriert und es ist aber unterdessen halt wirklich gemerkt, dass es weltweit einfach so viele lustige Geschichten gibt, dass halt irgendwie da, keine Ahnung, bis Australien und halt in England. Der schlechteste Golfer aller Zeiten zum Beispiel ist eine Story, die wir auch haben. Ich weiß nicht, inwiefern wir da noch drauf eingehen, aber das ist auch wirklich, wenn du eine schöne Einstiegsfolge haben willst, das ist tatsächlich eine Folge, die man auch absolut empfehlen kann. Und das ist, glaube ich, auch echt eine Folge, wo man sagen kann, die kann man auch wirklich mal im Auto laut hören, mit den Kindern dabei. Da gibt es manche Geschichten, ich weiß nicht, ob wir da noch näher drauf eingehen, wo ich auch sagen würde, ist zwar jetzt nicht jugendgefährdend, aber... Aber schon ein bisschen. Ja, also wenn man da nicht, wenn man da sehr zart beseitet ist, könnte man das ein oder andere Mal vielleicht mal kurz auf Pause drücken wollen, weil einfach es unglaublich ist, wie doof und gruselig Menschen manchmal sein können. Ja, die Geschichte allgemein, ne? Achso, nee, ich glaube, der hat jetzt tatsächlich auf meine Zurufe dann bezogen. Ach so. Wenn ich was einwerfe. Ja, aber macht ihr das zu einem Kriterium? Also bei der Auswahl der Themen, wie grausam es ist? Oder weil das stelle ich mir nämlich. ich erkläre euch das kurz. Es gibt ja diesen True-Crime-Hype momentan. Ja. Also jeder macht einen True-Crime-Podcast, wo wahre Verbrechen erzählt werden. Und ich habe letztens einen gehört, wo sie dann mit dem Twist, dass es halt lustig sein soll, gemacht haben. Und es gab immer wieder in diesem Podcast diesen Moment, wo die so innehalten mussten und sagen, okay, lustig ist das jetzt eigentlich gerade gar nicht. Wow! Das, ich stelle mir vor, ihr macht das, ihr habt ja auch den Anspruch, Humorvermittlung zu betreiben. Ist es schwer, die Themen danach so zu bearbeiten, wenn es wirklich mal grausam oder schrecklich wird? Also tatsächlich manchmal sind so grausame Themen ganz einfach, ne? Weil dann muss man nur irgendwie ein bisschen was erzählen und dann sagt man schon, ey, das ist ja so absurd und dann kann man eigentlich nur noch drüber lachen, weil man es gar nicht glauben kann. Aber tatsächlich gibt es Themen, die ich auch meinen würde oder die mir auch schon begegnet sind, wo ich gesagt habe, boah, jetzt so Klaus Barbie, der Schlechter irgendwie, der Jugendschlechter aus, ich weiß gar nicht, wo der herkam, ob das wirklich einen lustigen Dreh kriegen kann. Ja. Und ob das sich da wir wollten mal eine Folge über einen Club machen, das war nichts. Ja, ich glaube. Ich glaube, man, auch wenn es jetzt ein bisschen in die Richtung klingt von den Themen, die wir jetzt kurz vorgestellt haben, dass es auch immer sehr militaristisch ist oder ähnliches, das birgt zwar natürlich immer so das Potenzial für Dinge, die schiefgehen und interessante Geschichten bergen, aber im Endeffekt geht's ja zumeist in unseren Geschichten einfach um das Leben einer Person. Und was macht es natürlich interessant? Entweder die hat enorm Positives geleistet oder irgendetwas Abgründiges. Und ich glaube, beide Seiten decken wir in unserem Podcast recht ab und ja. Also es ist ein Kriterium, aber es ist wirklich nur im Extremfall. Ansonsten lege ich halt sehr viel Wert darauf, dass ich eine möglichst gute Quellenlage finde, weil ich mich sonst auch wahnsinnig schwer tue, das irgendwie ansprechend und irgendwie ausufernd zu erzählen. Und B, es ist halt immer dann besonders schön, wenn es irgendwie auch ein paar Wendungen gibt. Also wenn da wirklich ein Leben auch spannend ist in irgendeiner Form. Mhm. Ja, wenn das jetzt geradlinig von A nach B ist, dann kann das ein Clown sein oder sonst irgendwas, aber dann ist es halt nicht überraschend und nicht witzig und nicht... Ja. Und tendenziell ist er ein wenig so wie mit dem Engelchen und dem Teufelchen auf der Schulter. Also der Philipp und ich haben ja keine Ahnung von dem, was kommt. Und tendenziell ist es so, dass der Philipp oftmals die moralische Instanz ist, wohingegen ich eher ins Makabre neige. Also das bringt er tatsächlich ja ein wenig Feuer ins Ganze rein. Das ist die Personenkonstellation bei euch auch so, dass das ein bisschen aufgefangen wird? Ja, wir haben halt einen schlechten Menschen und einen guten Menschen, gell? Das ist halt immer schön. Okay. Ja, und die schlechten Menschen setzen sich halt fürs Gute ein und die Guten fürs Schlechte. Ihr habt einen Allwissenden, einen Schlechten und einen guten Menschen. Ja. Um quasi die alle abzubilden, damit alle sich repräsentiert fühlen. Wollen wir nochmal eine Musik hören vielleicht und gleich zum nächsten Unbedingt. Punkt rüber? Jetzt bitte ich dich nochmal, Jürgen, sag mir, was ich in den... auf die Vinylplattenspieler legen soll. Also um hier so den Radio-Spirit ein bisschen einzufangen, dann können wir gleich noch ein bisschen über Piratencenter sprechen. Dann müsstest du jetzt mal Fettes Brot einspielen. Fettes Brot Echo, ne? Genau. Ach, das läuft wie geschmiert mit euch. Ich muss echt sagen, das hat man noch nie, dass das... Ich muss noch nicht mal Musik raussuchen. Ja. So, liebe Leute, und jetzt geht's gleich für euch an den Endgeräten zu Hause weiter mit den Hits der 70er, 80er und dem Besten von heute. Was mache ich hier eigentlich noch? So, jetzt seid ihr wieder zurück aus der Sendung. Und jetzt begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise zurück in die 60er Jahre. Stellt euch vor, ihr seid in den 60er Jahren in Großbritannien. Und da wollt ihr natürlich auch, ja, moderne Musik hören. Das heißt Rock'n'Roll und Pop, aber keine Chance. Die BBC rauf und runter mit ihren öffentlichen Sendern und vom Privatradio ist ja noch lange keine Rede, spielt kein einziges eurer Lieder. Alle Platten kaufen? Ne, mit den finanziellen Mitteln eines Teenagers keine Chance. Was also machen? Wo komme ich an aktuelle Musik? Ja, und diverse Streaming-Anbieter, ja, da gab es auch noch nichts in die Richtung. Was mache ich also, Dominik, wenn ich als Jugendlicher in den 60er Jahren in Großbritannien sitze und will Musik hören? Das ist eine fantastische Frage, Philipp. Vielen Dank. Das nehme ich doch direkt auf an dieser Stelle. Nein, also wer von euch jemals den fantastischen Film Radio Rock Revolution gesehen hat, der hat eine hervorragende Idee. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die in den 60er Jahren sogenannte Piratensender entstanden sind. So, wer schon mal internationales Recht studiert hat und sich fragt, warum ein Kapitän quasi auf hoher See Hochzeiten und dergleichen durchführen kann, der weiß, dass es quasi auf See gibt Sonderrechte. Und in England hat man das dazu genutzt, dass man quasi mit einem Boot rausgefahren ist und halt dann einen eigenen Radiosender aufgemacht hat. So, ihr vom Fach wisst ja da genaueres. Bei uns hat man, Radio Z haben ganz oft so Kästen in irgendwelche Bäume gehängt, in so Vogelhäuser und so. Irgendwelche Gerätschaften und so versteckt in Nürnberg. Das habe ich mal gehört von den alten Hasen hier, dass das früher hier in der Region so in die Bäume irgendwie gehängt wurde. Genau, und dann ist halt diese neue fancy Musik da hier, Elton John und die Beatles und die Rolling Stones. Und Queen. Ja, Queen, die konnte man auf einmal dann im Radio hören und eben nicht, was die völlig Stiff Upper Lip BBC gespielt hat zu der Zeit. Ja, gut. Also dann gab es also diese Plattform und tatsächlich gab es dann ziemlich viele von denen. Das waren so 10 Stück, die in der Vergangenheit, also genau, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, so es wurde viel auf Boden quasi gemacht, aber es gab auch so Verteidigungsplattformen, die noch aus dem Weltkrieg quasi da waren, die halt irgendwie Brecher waren für die Marine des Feindes und die wurden also dann mehr und mehr besetzt, weil die halt verlassen wurden nach dem Krieg und da wurden dann quasi halt diverse Stationen eingerichtet und dann hat ein Kerl namens Paddy Roy Bates hat tatsächlich dann nicht nur dort einen Piratensender gestartet, sondern ein komplettes Land gegründet. Der hat sich also so eine Plattform genommen und hat dann einfach mal die Freie Republik, das Freie Königreich, ja, Sealand ausgerufen. Also irgendwann war es so. Der war auf jeden Fall sehr originell, der Mann mit seinem Namen. Sealand. Das absolut. Auf jeden Fall. Nee, also irgendwann war es tatsächlich so, dass es eine Gesetzesänderung gab und vorher haben die Piratensender, was ich mega witzig finde, hauptsächlich durch Werbung finanziert. Also voll piratenmäßig halt. Ne? Irgendwie groß Werbung gespielt und da gab es dann viel Geld dafür. Und dann gab es irgendwann eine Gesetzesänderung und damit wurden diese ganzen Werbegelder quasi gestoppt von heute auf morgen. Und dann standen die da auf ihrer Ölplattform, nee, nicht Ölplattform, auf ihrer Verteidigungsplattform und haben sich gedacht, ja, was macht man jetzt? Die meisten anderen sind irgendwie zur BBC als DJ gewechselt, aber hier gerade dieser Roy Bates hat sich gesagt, ey, nee, nicht mit mir, ich bleib hier. Und so haben sie sich selbst verteidigt, als irgendwann, ja, die Marine vorbeikam und sagt, ja, jetzt irgendwie holen wir hier mal das Ganze zurück in britische Heimat. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn jetzt hochkommt, dann kippen wir halt unser Frittenfett nach unten. Also bleibt hier schön weg von unserer Plattform. Und tatsächlich hat sich dieses Land bis heute gehalten. Und jetzt kommt auch ein bisschen der Grund, warum Dominic, eigentlich gar nicht Dominic, sondern Lord Dominic, denn er hat das genutzt, womit sich dieses Land heute finanziert, nämlich den Verkauf von Adelstiteln. Also an der Stelle möchte ich mal betonen, dass ich das nicht genutzt habe, sondern dass ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ja, die beiden haben hier Schulden im sechsstelligen Bereich aufgehäuft, bloß dass ich hier Lord von Sealand bin. Also, Sealand, das gibt's immer noch. Tatsächlich gibt es immer noch, ja. Also auch da, warum zum Geier, haben wir jetzt gerade fettes Brot gehört, weil Sealand halt wirklich kultig geworden ist mit den Jahren. Also es gibt eigene Briefmarken, es gibt halt quasi eine Internetseite, die auch Briefmarken verkauft und dergleichen. Es gibt eine eigene Fußballnationalmannschaft, was halt total geil ist. Weil ich meine, das ist halt Plattform. Da gibt es ein geiles YouTube-Video vom Training auf dieser Plattform, kann ich jedem nur empfehlen. Genau, ein geiles Video auf YouTube. Fettes Brot zum Beispiel hat das Musikvideo zu dem Song, den wir gerade gehört haben, quasi in Sealand auf dieser Plattform gedreht. Und daher haben wir dieses jetzt gehört. Und weil du gerade gefragt jetzt hast. Schließt sich der Kreis jetzt praktisch. Zum Status von Sealand. Also das ist tatsächlich so, dass dieser Roy Bates auch mal vor Gericht stand und da verhandelt wurde, was jetzt das mit dieser Besetzung von dieser Plattform auf sich hat. Aber das Gericht hat sich nicht zuständig gefühlt und hat ihn einfach wieder weggeschickt. Und das hat er jetzt als offizielle Anerkennung ausgelegt und damit ist das Land quasi offiziell durch England auch anerkannt. Und das Schöne ist natürlich auch, dass natürlich viele Länder, die jetzt nicht so begeistert waren vom Commonwealth, natürlich auch Sealand einfach allein schon als Provokation anerkannt haben. Und auch Dinge wie, naja, dass irgendwann im britischen Seerecht bzw. Landrecht die Grenzen fernab der Küste erweitert worden sind. Also dass man gesagt hat, so und so viele Meilen von der Küste, das gehört immer noch zu England. Dann hat Sealand gesagt, ja, bei uns ist das auch der Fall. Und deswegen gehört folgende Stadt jetzt offiziell zu Sealand, die eigentlich in Großbritannien steht. Also nicht schlecht. Sie haben einfach mal Teile von England annektiert. Ja. Ja, finde ich gut. Ja, fantastisch. Und natürlich sind da Radio, gibt's Antenne Sealand noch? Das gibt's nicht mehr. Also heute wohnt da noch ein Hausverwalter. Die Bates haben sich, oder die Nachkommen der Bates haben sich in Spanien, glaube ich, zur Ruhe gesetzt. Die wollten dann ein Motel erst eröffnen. Ja, und ein Casino, glaube ich, sollte da irgendwie entstehen und ein bisschen so ein Abenteuerland. Aber das ist dann irgendwie auch alles, im Meer dann? Oder? Das ist so ein Bates-Motel. Ja, auf dieser Plattform. Genau, das ist die Geschichte zu dem Song. Und auch dazu gibt es eine lange, über zweistündige. Wie man nämlich einen illegalen Radiosender in ein eigenes Land verwandelt. Also wir haben es dann noch ein bisschen ausgeweitet. Es gibt ja ganz viele solche Mikronationen. Christiania kennt man vielleicht in Kopenhagen. Und gibt da noch welche, die auf einem Floß gegründet wurden, total absurd. Und da haben wir natürlich auch dann noch einige weitere ausgegraben. Mhm. Auch sehr spannendes Thema. Mhm. Ich wage zu behaupten, das müsste eigentlich fast jeden interessieren. So bold bin ich jetzt mal. wir können jetzt nochmal das letzte Musikstück hören. Ich weiß nicht, wollt ihr noch ein bisschen durch die Gegend schlawenzeln verbal oder wollt ihr noch eine Geschichte auspacken? Ja, spiel's mal ein. Ich versuch's wirklich dann in zwei Sätzen irgendwie. Aber es ganz schnell. Es kommt ganz schnell zu kommt fast mehr wie zwei Sätze. Es kommt fast ein bisschen gehetzt drüber. Aber Jürgen sind niemals zwei Sätze. Also, wir können ja die Musik ein bisschen radiomäßig. Ich hasse abkürzen. Es, wenn ModeratorInnen dann die Musik runterbringen. Das nennt man in eine Ramp reinreden. Genau, in eine verdammte Ramp reinreden. ich suche kurz hier, No One Is Innocent. No One Is Innocent von den Sex Pistols. Bitte sag mir, dass es funktioniert. Wir haben nicht so viel Zeit, lieber Computer. Ich kann jetzt auch singen. Echt? Nee. Ja. Jürgen, du hast noch eine Story dabei und wir müssen jetzt durchhuschen. Und jetzt kannst du mal beweisen, wie schnell du komprimierte Inhalte durch den Äther schicken kannst. Ja, mal noch kurz eine alte Texterweisheit. Es ist total einfach, viel zu schreiben und viel zu erzählen. Es ist aber wahnsinnig schwer, ganz wenig zu erzählen. Aber ich werde es mal versuchen. Lass der Zeit. Wir haben noch eine Viertelstunde. Habt ihr schon mal von Ronald Biggs gehört? Biggs ist, warte mal, ist der Biggs ist der, die haben in England, ist es Zug, sehr gut, ich habe jetzt gerade überfallen oder sowas. Der hat Zug überfallen. Ich habe jetzt gerade, du sagst Sex in the City, aber sehr gut. das war Raub. Und dann ist er nach Brasilien, ne? Und in Brasilien haben sie dann irgendwann einmal gefangen. Dann braucht ihr mich ja gar nicht mehr. Ja, das ist die ganze Geschichte. Das ist die ganze Geschichte. Also, das wollte sie, Andreas braucht mich, wenn du irgendwas Kurzes sammelst. Soll ich noch was erzählen? Ich glaube, der hat tatsächlich, wir haben es ja auch gerade gehört, ich glaube, der hat sich dann tatsächlich. Ronald hast. Ronald. Aber Biggs ist schon ein Begriff. Ronnie. Ich glaube, der hat sich dann tatsächlich auch als Ikone inszeniert. Ganz genau. Und hat sehr, sehr viel, sag ich mal, Ruhm damit geerntet und auch in der Punk-Szene irgendwie. Fast so wie der, wo das Flugzeug entführt hat. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie der heißt. Der hat dann aus West Airlines Maschine eine 727 entführt. Okay. Und hat sie, ich glaube, $1 Million oder so bringen lassen. Ich glaube, wir haben einen neuen Jürgen, das wäre ja. Jetzt pass auf, ich weiß allerdings nicht mehr, wie der heißt. Und auf jeden Fall hat das Flugzeug dann auf 3000 Meter sinken müssen. Also die haben denen das Geld gebracht, dann sind die gestartet. Und die 727 hat hinten eine Tür, die du aufmachen kannst. Also das geht dann so runter und da ist so eine Treppe, wo du aussteigen kannst. Und da ist der mit dem Fallschirm abgesprungen dann. Kennst du den? Nee, aber ist Hammer. Muss ich mir aufschreiben. Er hat aber, glaube ich, nicht alles mitnehmen können, weil er nicht gedacht hat, dass $1 Million so schwer, so schwer ist. Ja. Und die haben Dollars einmal gefunden. Also die nehmen an, dass der ums Leben gekommen ist, aber es war's kann er. Sehr gute Geschichte. Aber ich weiß nicht, wie der. Ich kann es nochmal googeln. Ja, auf Reddit jetzt. Vor allem, ich finde, es ergibt total Sinn, dass der tatsächlich nicht überlebt hat, dann aber irgendwann da vorbeikommt, so, da liegt der Koffer rum. Oh, das nehme ich mal mit. Und halt schön die Klappe. Ja. Aber interessant, vielleicht können wir allgemein drüber sprechen. Ich habe bestimmt, es gibt ja ganz viele so Figuren, die aus ihren Verbrechen eine ganz große. Wie soll ich sagen, eine Marke machen fast. Ja, aber also da ist wirklich, Ronald Biggs ist da der King of the Hill, was das angeht. Also der war einer von 16 Leuten, die damals diesen Zug in England, diesen Postzug überfallen haben. Und während die anderen alle so nach und nach irgendwie einkassiert wurden, er war auch zwischenzeitlich mal im Knast, ist aber wieder ausgebrochen, hat er es geschafft, sich über 40 Jahre lang der Justiz zu entziehen. Teilweise er hat sich erstmal das Gesicht umoperieren lassen, dann ist er nach Frankreich, dann ist er nach Australien, dann ist er nach Brasilien. Und dort wurde er dann, hat er sich nicht so richtig versteckt und ist nicht untergetaucht, sondern hat sich eigentlich dann wirklich in der Öffentlichkeit versteckt. Also er hat dann mit den Sex Pistols, daher auch der Song, hat er das Revival zusammen auf der Bühne irgendwie gefeiert. Mhm. Er stand mit den Toten Hosen im Studio, er hat zwei Lieder zusammen mit den Toten Hosen aufgenommen. Er hat irgendwie Drehbücher geschrieben, er hat irgendwie in Filmen irgendwie sich selbst in der Doku über den Dings, über diesen Zugraub hat er sich selbst gespielt. Also der war irgendwie total präsent. Und irgendwann, das war jetzt fast richtig von dir, irgendwann hat er sich dann gestellt, als es dann gesundheitlich mit ihm so ein bisschen zu Ende ging, ist er zurück nach England, hat sich gestellt und kam dann mit 74, 75 noch für ein paar Jahre in England ins Gefängnis. Also Chris, leider nur fast richtig. Aber eine 2. Ja. Eine 2 plus. Vor was habt ihr gehabt? Ich habe jetzt den Namen getroffen. Toll, Chris, du bist echt, ich schäme mich. Du hast dich qualifiziert für unseren Podcast. 1971. Sehr gut. Also du hast nur fast richtig gehabt, haben wir jetzt festgestellt. Was war denn fast richtig? Alles. Was alles? Habt ihr die Geschichte gekannt dann? Oder was mit Nein, Ihnen? Du hast echt nicht zugehört. Nee, ich habe nicht zugehört. Das ist echt der Wahnsinn. Ich hochkonzentriert. Der Mann ist echt der Wahnsinn. Einmal im Monat haben wir Sendung. Ja. Hallo, ich bin ein Mann. Ja, ich kann nur ja du kannst machen. Nur eins auf einmal. Ja, jetzt, genau. Das Handy ist natürlich egal. Ja. Das Thema haben wir jede Sendung eigentlich. Also Danby Cooper, falls euch interessiert, 1971. Und wenn ihr euch die Geschichten, ich sag mal, Kurioses vom Wühltisch der Geschichte, könnt ihr euch bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung, im Podcatcher eures Vertrauens saugen. Wir steuern gerade mit Vollkaracho aufs Ende zu. Und je näher wir dem Ende kommen, desto länger werden meine Sätze für gewöhnlich im Podcast, sage ich schon, in der Sendung. Ich hatte erste Frage. Empfehlt uns doch mal als Spezialisten ein paar Podcasts, die ihr auch ganz cool findet. Weil ich suche auch immer nach Empfehlungen. Ihr kennt euch ja ein bisschen aus, bevor wir dann noch zu eurem Podcast nochmal kommen. Dann fange ich einfach mal direkt an. Ein Podcast, kürzlich in Nürnberg gestartet, mit dem Namen Entbehrliches. Das ist der Flo und der Flo. Liebe Grüße von hier aus. Die besprechen nämlich immer entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. So absurde Dinge, zum Beispiel was ein Foldplayer ist oder wie damals die Umstellung von Links- auf Rechtsverkehr in einem skandinavischen Land vollzogen ist und dass man auch mal zur Feier, zum Jubiläum des Ganzen, das mal kurz zurückgeändert hat. Sehr gut, kann ich auch empfehlen. Wir hatten übrigens, als wir die Computergruppe da hatten, da sind die draus erwachsen aus genau, der K4CG. Genau. Noch jemand? Okay, dann, ich bin immer ganz schwierig mit so spontanen Empfehlungen, aber was mir gerade einfällt, ist Last September in Monaco. Das ist ein sehr schöner, experimenteller Podcast. Da haben sich einer ist, glaube ich, auch Impro-Komiker und der andere wahrscheinlich auch, haben sich zusammengefunden über 52 Wochen lang. Haben die sich jede Woche die gleiche Episode von einer Serie angeguckt, die sie nicht kennen. Immer wieder und immer wieder. Mitten aus der Serie, auch Staffel 9, Folge irgendwas, keine Ahnung. Die Folge hieß Last September in Monaco, daher der Titel. Und sie haben dann versucht, sich zu erschließen, worum es geht. Und man kann so richtig schön den Wahnsinn mitverfolgen, indem sie so langsam an einem Fall. Das ist eine gute Idee, ne? Das ist fantastisch. Und das große Finale war, dass sie dann mit ihren Hörern in der 50. oder in der 52. Woche, ich weiß nicht mehr genau, live die Folge nochmal in dem Kino irgendwie zusammengeguckt haben. Also sehr schöner Podcast, abgeschlossen, kann man gut einmal weghören. Meine Empfehlung. Ich habe tatsächlich auch, es ist jetzt weniger lustig als ein ernstes und wichtiges Thema, ein unglaublich gut aussehender und hochintelligenter Mensch macht im Duo mit einer ehemaligen Journalistin aus Nürnberg einen Podcast, der heißt Schmerzenssache. Und da geht es im Wesentlichen darum, die sind beide Schmerzpatienten und teilen quasi ihre Erfahrungen mit diversen Hilfsmittelchen und den Problemen des Alltags, auf denen man dann so stößt. Also das ist tatsächlich sehr interessant, weil ich sage einmal, die Menschen da draußen, die gemeinen Rückenschmerzen werden immer größer. Das ist wirklich etwas, wo dem Mensch viel geholfen wird. Okay, drei Empfehlungen. Entbehrliches, Schmerzenssache. Schmerzenssache und Last September in Monaco. Könnt ihr euch auch, wenn ihr das jetzt gerade so vielleicht als Podcast hier hört, auch mal einfach ziehen. Zu eurem Podcast noch kurz. Wo findet man euch denn im Netz, abgesehen von den wahrscheinlich bekannten Plattformen? www.das-a.ch wäre unsere Homepage. Da sind natürlich alle Folgen, aber ansonsten auch bei den üblichen Podcast-Plattformen, in den Podcatchern, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Was wären das für Plattformen für die Leute, die das nicht wissen? Die zwei zum Beispiel, die ich gerade aufgezählt habe. Bei Apple Podcasts, beziehungsweise Apple früher Podcast? Hieß es immer noch iTunes Podcasts, bei Spotify, bei eigentlich allen großen Catchern, bei Feed, bei seit kurzem auch dieser Spotify, was habe ich noch nicht erwähnt? Pocket Cars. Also jeder, der ein Verzeichnis hat, sollte mittlerweile unseren Podcast listen. Aber ein Profi-Tipp, Ach ist ein total scheiß Suchbegriff, sucht lieber nach Triumvirat. Und wer ein iPhone hat, der hat da eine Podcast-App tatsächlich schon vorinstalliert. Das ist nämlich auf Android, musst du extra was installieren, das ist oftmals eine Hürde für jemanden. Nein, auch nicht mehr. Ist auch nicht mehr so? Mhm. Genau, aber tatsächlich ist jeder, sollte über eine Podcast-App tatsächlich hören. So aus meiner Sicht. So, und die ist schon vorinstalliert. Sehr schön. Dann check das aus. Ich glaube, wir könnten theoretisch noch eine brennende Frage beantworten. Wenn ich jetzt noch eine hätte. Ja, ich habe eine. Du hast eine. Ja, dann stell. Warum? Warum nicht? Ich habe einen DIN-A4-Block da. Ja. Ja. Und vielleicht auch noch hier als Hinweis, für alle, die jetzt mit dem Thema Podcast noch nicht so betraut sind, das ist wie eine Radiosendung zum Anhören, wann ihr wollt. Und der Kram hier, also unser Podcast kostet euch gar nichts. Also könnt ihr einfach außer so nerven. Aber. Ja, ich wollte es gerade sagen, ein paar Nerven vielleicht. Aber bitte, deine Frage. Ja, wenn ihr so ewig lange Podcasts macht, ne? Wie lang sollte denn ein optimaler Podcast für euch sein? Ja. Wie lang sollte der sein? Das ist eurer jetzt, Meinung nach. Das ist jetzt der Profi-Diss, ja. Den man so an Podcast-Macher irgendwie Ich bin immer ganz still und leise und am Schluss kommt nochmal so richtig. Hau dann noch einen raus. Als neu. Da würde ich sagen, ein guter Podcast dauert so lang, wie er dauert. Es gibt Podcasts, die dauern 12 Sekunden und weniger. Es gibt Podcasts, die dauern immer genau 5 Minuten. Es gibt welche, die dauern immer genau eine Stunde. Und manche dauern, solange sie halt dauern. Es okay, gibt also die meisten dauern eine Stunde. Nee. Nicht, weil du gesagt hast, nee. Es gibt Podcasts. Nein, es gibt welche. Dauern, ja, schon, aber genau. Es gibt alles. Es gibt auch alles. Podcasts. Also, jetzt pass mal auf. Du schaust mir aus wie jemand, der das quasi, dieses Beispiel, was ich jetzt bringe, gut nachvollziehen kann. Beim Podcasten ist wie beim Sex. Ist eigentlich wurscht, wie lang. Hauptsache, es ist geil. Okay. Das ist eine gute Antwort auf die Frage. Für jeden verständlich. Kurz zur Länge. Das wird Podcast, nicht besser. Das wird nicht besser. Wir reißen es nicht mehr raus. Jetzt wird schmutzig. Nein. Wir sind hier auch im Rundlicht. Hey Leute, ey, hört mal zu. Es ist interessant, dass das Internet, ja wird ja immer gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne geht so zurück, YouTube-Videos 10 Minuten und dann ist Schluss und so. Aber gerade beim Podcast ist doch interessant, dass so lange Formate sich auch so lang halten können und so interessant sind. Ich glaube, der Podcast ist was man sehr gerne sehr lange hört oder viele Leute mögen, schätzen das, wenn man es lange hört. Und ich höre zum Beispiel lange Podcasts auch sehr gerne auf das Doppel der Geschwindigkeit. Das gibt es ja auch die Funktion. Kann ich Podcasts nach Zeit aussuchen? Ja. Jetzt sagen wir mal, ich fahre nach Hannover und vor zwei Stunden 59. Es gibt tatsächlich inzwischen auch schon die ersten Applikationen, die sagen, oh, dein Fahrtweg inklusive Stau dauert so und so lang. Da passt jetzt genau diese drei Folgen von den Sachen, die du gerne hören möchtest, rein. Okay. Ja. Also sowas gibt es tatsächlich. Ja, ja. Aber das Schöne ist, man kann immer auch auf Pause drücken. Und es gibt auch Leute, die hören uns in Schleife. Von hier aus schon mal, ist vielleicht ein bisschen früh, aber ein schönes Gute Nacht, Josh, von hier aus. Ich habe einen Freund, der heißt Josh, der hört unseren Podcast begeistert und der hört den immer zum Einschlafen. Und der hört den halt durch, der läuft einfach die ganze Nacht durch und morgens wacht er dann mit uns auf. Was für eine arme Seele. Ja. Ich hab's nicht sagen wollen. Nein, Josh ist ein großartiger Mensch. Ich brauche, glaube ich, die Taschentücher nochmal. Okay, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Wenn was in den Äther hinausblasen? Ansonsten mache ich jetzt nochmal Internetmusik an. Ja, Leute, hört mehr Podcasts. Ich glaube, weil du gerade auch Aufmerksamkeitsspanne sagst, das macht euch auch intelligenter. Also die steigert dann auch mit der Zeit die Aufmerksamkeitsspanne. Indie-Radios und Podcasts gehen Hand in Hand und sind ein ganz fantastisches Medium. Und probiert mal Podcasts nebenher zu hören. Das ist das Ding schlechthin. Neben dem Radio? Vielleicht das, aber vielleicht auch neben dem Abspülen, neben dem Aufräumen, neben dem Autofahren, neben dem Partner. Während man gerade einen Fidget Spinner bedient zum Beispiel. Ja. Oder einen DIN A4 Block vollkritzelt. Mit demselben Satz. Ja. Das habe ich gemacht. Heute. All work and no play makes Christian dull boy. Und so. Wir verabschieden uns. Ja, auf jeden Fall. Es war wirklich großartig. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Das wäre anständig, wenn wir uns verabschieden würden. Ne? Ja, stimmt. Das war echt cool. Sagst du nochmal die Namen, weil das wäre auch höflich. Ja, also pass auf. Zu meiner Rechten der Jürgen, dann schräg gegenüber, rechts, halb rechts auch einmal der Philipp und dann mir gegenüber Lord. Der Dominik. Lord Sir Dominik. Lord Dominik. Von und zu Lord. Der Erste. Lord. Richtig. So, und wir beenden die Sendung pünktlich. Danke für die Einladung. Gern geschehen. Ja, das ist schön, dass wir hier sein durften. Jeder ruft jetzt mal Danke und dann schicken wir euch in das Wochenende hinein. Genießt den Rest eures Lebens. Abends. Und weiter geht's mit euch. Oh, Lebens und Abend zusammen nicht. Vielleicht genießt den Rest eures schönen Freitags. Onda Latina ist schon am Start und wartet schon. Es sieht fast schon bedrohlich aus, deswegen mache ich jetzt die letzte Musik rein und wir hauen dann ab und ihr könnt jetzt dann schön lateinamerikanische Musik noch hören als nächstes. Wir tschüss. Sind wir noch nicht. Oh, sie sprechen schon. Ich muss echt raus. Ich muss echt raus hier. Viel Spaß mit Onda Latina. Tschüss. Tschüss.